Ich wollte euch nämlich was Neues an meiner Zeitmaschine vorführen. Wisst ihr, ich hab wieder mal rumdüftelt. Und raus, aus. Lauter Tasten mit Buchstaben sind da drauf. Raus, aus, Nürnberg. Jetzt brauche ich bloß noch eine Jahreszahl. Da nehme ich die 1, 4 und dann die 8 und die 0. 1480. Ich drück den Hebel. Allmächt, was ist denn da los? Wo gibt's denn bei uns so viel Wasser? Ein richtiges Meer. Also wirklich, nicht einmal der Brombachsee ist so groß. Da muss ich direkt meine Maschine fragen, was das ist. 14. Februar 1480. Pilgerschiff auf der Heimfahrt. Abreise von Alexandria in Ägypten. Kurs Nord-Nordwest. Zwischenziel Insel Kreta, Sturmstärke 9 bis 11, an Bord Hans Tucher aus Nürnberg. Die Wasserfässer rollen davon! Der Sturm reißt alle Tau in zwei! Achtung! Da! Die Ladung geht kistenweise über Bord! Los! Packt alle an! Und rettet, was noch zu retten ist! Hier, das wird uns helfen! Auf einem Bazar in Bethlehem habe ich's gekauft! Ein echtes Stück von der Windel des Jesuskindes! Das kann uns sicher aus aller Bedrängnis erretten! Ein echtes Stück Windel, eine echte Träne der Mutter Gottes und was einem da nicht alles für teures Geld angedreht wird! Pach, lauter Betrüger, die Händler da im Heiligen Land! Weg mit all dem falschen Tand! Der wird uns gewiss nicht helfen. Los, nehmt euer Schicksal selbst in die Hand und packt mit an. Das Wetter wird immer schlimmer. Männer, Hauptsegel einholen! Ei, Captain! Kleine Segel setzen! Los, los! Hau, macht schneller! Da hinten rollt eine gewaltige Welle auf uns zu! Das Meer wird uns alle ersäufen. Die Insel Kreta war bereits in Sicht zum Greifen nah. Und nun treiben uns alle bösen Mächte weg vom Land. Vor uns öffnet sich der Schlund der Hölle. Haltet euch fest! Die Welle bricht über uns herein! Nein! Die Ruder! Sie sind zerborsten wie Strohhalme. Ich, Hans Tucher, Ritter des Heiligen Grabes zu Jerusalem, in höchster Not flehe ich dich an, errette dieses Schiff. Aus den Händen ruchloser Piraten und grimmiger Sarazenen hast du mich schon einmal befreit. Lass mich hier nicht elend ersaufen. Mei, oh mei, da ist ja auf unserem Christkindlesmarkt direkt ruhig und gemütlich. Der Hans Tucher, na freilich hat sich der raus aufs Meer gewagt. Und obwohl man's nach dem Unwetter von Grad fast nicht glauben möchte, im April 1480 ist er putzmunter wieder bei uns in Nürnberg ankommen. Ein Jahr zuvor, im Mai 1479, hat er sich ins Heilige Land aufgemacht. Und wie ihr wisst, erreicht man das nur übers Meer. Dazu hat der Herr Tucher aber erstmal nach Venedig musst. Dort im Handelshof der deutschen Kaufleute haben sich alle deutschen Pilger gesammelt für die Weitreise. Und dann hat's noch ein sicheres Schiff gebraucht. So eine Seereise war damals recht gefährlich. Stürme, Piraten haben die Menschen damals fürchten müssen und man munkelt sogar von Seeungeheuern. Und bequem war's auch nicht auf so einem Schiff. Hört einmal, was der Hans Tucher in sein Reisetagebuch reingeschrieben hat. Im Boot, so schreibt er, waren außermaßen viel große Ratzen, die einem des Nachts über die Mäuler laufen. Wenn das Meer begund zu wüten und die Galeere gumpete, kam uns der Schwindel in die Köpfe. Einen Teil warf Skada nieder und wir taumelten wie die vollen Bauern. Aber weil der Herr Tucher ein frommer Mann war, hat ihn nichts von der Reise abbringen können. Unbedingt hat er das Land besuchen müssen, wo der Jesus gelebt hat. Neugierig wie er war, ist er sogar noch weitergereist. Auf Eseln und Kamelen, quer durch die Wüste bis nach Ägypten zu den Pyramiden. Und weil er es noch nicht besser wusste, hat er die für Getreidespeicher gehalten. Zielort eingeben. Ja, man muss halt schon ganz genau eintippen, wohin man will.